Aus Anlass der 9. Konferenz des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung wurde jüngst in der GmbH von Haidanko Group in Nigeria der TVK-Film »Der Palast der Wissenschaft und Technologie« vorgeführt.